Deutschlandfunk Kultur Tonart. Die irische Harfe war ein gefährliches Instrument. Wer mit ihr erwischt wurde, konnte mit dem Tode bestraft werden. In der Zeit von Königin Elisabeth I. zum Beispiel. Sie befahl, alle irischen Barden und Harfenspieler hinzurichten und die Instrumente zu zerstören. So stark war das Instrument Symbol für die irische Eigenständigkeit. Die irische Geschichte ist voll von Geschichten über magische Harfen mit Zauberkräften und Götter, die durch ihren Klang Wunderdinge vollbringen. Und so prägend ist das irische Harfenspiel, dass die UNESCO es gerade zum Weltkulturerbe erklärt hat. Die irische Harfe und ihren Klang hat man oft mit Worten wie magisch oder überirdisch beschrieben. Und woher dieser Klang kommt, das wollte ich von dem Berliner Hafenbauer Pepe Weisgerber wissen. Das liegt daran, dass bei der Harfe viele Saiten mitresonieren und ein volles Sustain ergeben. Und wie wir es gerade bei dem Beispiel gehört haben, schwingt das ganze Instrument und man ist eher darauf bedacht, Saiten zu dämpfen, damit es nicht zu viel schwingt sogar. Dieser helle Klang. Daher dieser kommt helle, genau, volle Klang. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen irischer und keltischer Harfe? Da muss ich ein bisschen ausholen. Die irische Harfe früher war ja mit Metall besaitet, also im Bass mit Goldsaiten sogar, Silbersaiten und Bronzesaiten. Das geht zurück ins 14., 15. Jahrhundert, wo die ersten erhaltenen Instrumente, die heute noch da sind, sind. Und ja, also die metallbeseiteten Harfen dann. Circa 1830 etwa war ein Herr John Egan, welcher die keltische Harfe, wie wir sie heute kennen, entwickelt hat. Oder einfach, es war eine Rückbesinnung von der großen Harfe mit Pedalen, die im Orchester eingesetzt wurde, wieder hin zu einer kleinen tragbaren Harfe, die für Folk genutzt wurde. Was weiß man denn über die Geschichte der irischen Harfe? Sie haben gerade gesagt, die ältesten Instrumente sind aus dem 14. Jahrhundert. Genau, das sind die erhaltenen Instrumente. Naja, es heißt, dass sie viel am Hof gespielt wurden und dass jeder König seinen Harfner hatte. Ja, und es waren sehr edle, schöne Instrumente, reich verziert mit Edelsteinen, geschnitzt und wirklich auch sehr aufwendig gebaut. Also es ist gar nicht so leicht, eine Kopie davon zu machen heutzutage. Welche Rolle spielt die Harfe denn für die Geschichte Irlands? Naja, die überlieferten Lieder und die Harfner waren nicht nur Musiker, sondern auch Geschichtenerzähler. Also die haben auch die Geschichte transportiert und Erzählungen. Ja. Und welche Rolle spielt sie heute? Ich würde sagen, es gab so ein bisschen einen kleinen Einbruch in der Popularität. Aber ab ca. 1950, 60, als der Begriff keltische Harfe erst wieder aufkam von eigentlich Alain Stivell aus der Bretagne, gibt es eigentlich eine steigernde Popularität der Harfe. So kann man sagen, dass in Irland, Schottland, in der Bretagne ein Revival stattfand der keltischen Harfe, dann auch in Deutschland und Amerika. Und eigentlich seit den 60er, 70ern wird die Popularität immer größer und die Nachfrage nach den Instrumenten steigt auch. Was ist eigentlich der Hauptunterschied zu der Konzertharfe, wie wir sie kennen? Eine keltische Harfe mit Darmsaiten, nicht mit Metallsaiten, hier muss ich wieder unterscheiden, klingt obertonreicher, in meinen Ohren feiner. Und eine Pedalharfe muss sich ja eher in ein Orchester einfügen und hat eine ganz andere Aufgabe als eine keltische Harfe. Also muss ein Fundament geben, aber soll nicht so obertonreich sein, dass es mit den Streichern oder den Bläsern korreliert. Braucht man dafür eigentlich eine besondere Spieltechnik? Es gibt verschiedene Spieltechniken. Also nochmal zu den historischen irischen Harfen, die mit Metall beseitet waren. Da spielt man mit Fingernägeln. Und das macht einen ganz anderen, glockenartigeren Klang. Bei den, ich sage einfach mal, moderneren keltischen irischen Harfen spielt man mit Fingerkuppen oder auch mit Fingernägeln, aber zumeist mit Fingerkuppen, was einen grundtönigeren Klang ergibt. Sie bauen ja auch selber keltische bzw. irische Harfen. Und Sie haben auch gerade gesagt, es ist gar nicht so einfach, sich diesen historischen Modellen anzunähern. Gibt es eigentlich die Form, die sich über die Jahrhunderte nicht verändert hat, wie bei der Geige zum Beispiel, wo man sich ja immer noch an Stradivari orientiert? Nee, die gibt es nicht bei der Harfe, worüber ich persönlich ganz froh bin, weil es ist ein sehr vielfältiges Instrument. Jeder Harfenbauer entwickelt seine eigene Form immer noch, feilt daran, die möglichst gut zu machen und hat sein eigenes Klangideal, was auch optisch zu sehen ist. Bei einer Geige, die sehen sich doch sehr ähnlich, bei Harfen gibt es viele Unterschiede. Was ist denn sozusagen Ihre Lieblingsbauweise? Meine, das schwankt etwas, also von keltisch, ich mag auch die keltischen Harfen sehr gerne, aber auch mag ich die historischen und die böhmischen Harfen sehr gerne. Ich meinte jetzt natürlich die von der keltischen Harfe. Ja, da mag ich die mit den Darmsaiten lieber, also Darm, Nylon oder Carbonsaiten sind so die gängigen Saitentypen. Ich habe mir mal eine Metallsaitenharfe gebaut, die sogenannte Sear-Harfe. Hab dann aber festgestellt, dass es mir tatsächlich zu kompliziert war, die Metallsaitenharfe zu spielen mit Fingernägeln und Dämpftechnik und habe das dann wieder aufgegeben. Sie haben ja auch gerade gesagt, jeder sucht so nach seiner Form. Wo kann man denn da experimentieren an der Form? Also bei mir ist es so, ich habe ein Zeichenbrett und zeichne dann 1:1 die Harfe auf, berechne die Saitenlängen, die Mensurlängen, die Saitenwinkel. Und dann mache ich ein Probestück und hoffe, dass es klingt und hält und gut aussieht. Und meistens verändere ich dann nochmal was und nochmal was und spreche mit den Musikern drüber und hole mir da Rat. Und so wächst ein ausgereiftes Instrument. Also es ist wirklich Work in Progress. Ja, es ist wirklich Try and Error, ja. Sagt der Harfenbauer Pepe Weisgerber, das irische Harfenspiel wurde gerade zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt.